ich nicht. Ich such dein Blick, schau in dein Gesicht. Jeden Tag, wenn ich dich am Strand hier seh. Du schaust zurück, du siehst mich an. Ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Ich bin in dich verloren. Voller Sehnsucht ist mein Herz. Du kamst doch einmal auf mich zu. Es war unser erstes Rendezvous. Der Sommerabend sollte nicht vergehen. Ich sah deine Augen hier im Strandcafé. Sie sagte mir leise, du darfst nicht gehen. Und die Sehnsucht tief in mir verriet mir heimlich deinen Namen. Und die Abendsonne versank im blauen Meer. Nur für eine tolle Nacht. Bleibst du noch oder musst du von mir gehen? Deine schönen Augen schauen mich dann an. Sie sagen mir, es war von Anfang